Hi, hast du Brot? Nein, sorry, Kumpel. Hast du Brot? Nein. Hast du Brot? Nein. Hast du Brot? Nein! Bestimmt hast du... Hör zu! Ich habe kein Brot! Und wenn du mich das noch einmal fragst...